und ich bin wieder auf der Rückreise. Trenne ich die Brücken zu zweit, die Flaschenpost spar ich mir auf für einen klaren, reinen Kopf, denn da bleiben Einzelheiten zu verstreut. Stückweise kartenlos, zerteilt, gestempelt am Bahngleis, entwertet es zusammen. Seine streiten Rücken zur Wortkaken, zurücktreibenden Freiheit. Sie hat ihr Schneckenhaus gebaut aus Kartonagen, Oasen in der Weite eines Anti-Ozeaniens. Ihr toller Lebensraum besteht aus Rotznasen. Ups and Downs, die sie fortfahrend weiter stapelt. Ihre Tagesration ist eine Schwarzbrotscheibe mit veganer Butter und einem halben Löffel Zucker. Zurzeit gibt es Magerquark, weil es mir arg im Kühlschrank zu karg war. Den Kalzium auf die Stulle, es sei denn, es gibt etwas zu harzen. Dann dürfen es auch mal Pommes sein. Koffein springt ein, wenn sie Wäsche aufhängen will. Braucht sie einen Liter Kaffee und selbst dann hält sie sich die Option offen, es wieder nicht zu schaffen. Trophy schmeißt sich weggehauen wie ein Wrestler im Smackdown. Wie ein Zimmermannshammer auf die Bretter gehauen. Sie lässt sich interpretieren wie ein Luis Royo-Bild. Die Flügel geöffnet, doch der schwere Strick verhindert das Aufsteigen, neue Ebenen zu finden. Das Eisen reibt wund und das Kleid mit Blut bespritzt. Und sie sitzt dort zerschunden im Gesicht in einem dunklen Zimmer ohne Licht. Sie lebt immer noch krasser in ihrem Schneckenhaus aus diesen Ups and Downs, diese Ho. Ich wollte alles tun, um sie aus dem Track heraus zu droppeln, yo. Doch die Panik vom Runterkommen zwängt sie in Isolation in ihrem Zimmer aus diesen Kartons. Die Welt da draußen besteht aus Quarks und Co. Dokumentationen den ganzen Tag lang, doch verstrahlt der anzufangenden Drang nach Taten vors herabgelassene Fahrrad zu spannen. Das Bike hat nen Korb, doch leider keinen Dank. Denn ranhängt Beweis, halt Bewegung, verdammt. Keinen Bock auf nix, keine Kommunikation, Bett, Küche, Klo, Woche für Woche die gleiche Resignation. Stagniert bewegungslos, schonungslos, traurig Richtung S-Bahn-Station. Und ich treffe Meth-Heads, die ihren Schatten boxen. Ich seh die Wechselwirkung aus Tabletten und Rotze, diese Antipathie aus den Depressionen hoffen. Ich steige in die S2, check das Ticket heraus aus den Gegenden, Gedanken, die hier nie daheim zu sein. Wenn zigtausend schreiben, teilen uns mir graunend, wenn weiter schreien, laut und leiser, doch nix lauschend wie taub auf betäubte Seelenfeld im Refrain again and again. In Gegenden, deren Wege ich in Lethargie zu verabscheuen kennengelernt habe, doch begegnen, doch nichts veränderten Lebenswegen entstellt ist, umso schneller noch ein kleines Urteil gefällt. Sie sucht sich selbst, sucht ihren Selbsthass. Ich bin keine Wünschelrute, ich bin keine Zündschnur an deinem Sprengsatz. Fühlt die doch, dein Feuer ist scheiße und deine gute Miene zum Spiel schmilzt wie ein Eis am Spiel und wird langsam Selbstzweifel. Das ist so spooky, denn du konsumierst zu viel, du ruinierst dich routiniert. Du ruinierst dich routiniert, Sweetie. Sie sitzt in einem Zimmer aus getrockneten Blättern. Die Sommerhitze flimmert am Balkon durch ein offenes Fenster. Vor mir stapeln sich Essenzen aus dem Leben eines Menschen. Kartonagen, Oasen, dazwischen ich auf nem Sessel, auf nem rostrotem Teppich, kurze Hose und lässig diesen Text zustellen wie Postboten an Briefkästen aus Messing. Oh, checkst du's? Manche haben Krebs, doch sind glücklicher als Millionäre, weil sie das Leben deswegen zu schätzen gelernt haben, weil sie es bis zum letzten Quäntchen auspressen und die Essenz daraus ihren nächsten Menschen schenken. Tick-Tack, Tick-Tack, die Zeit ist knapp für dich. Und ich komme an, wo der Beat auf die Zeile passt. Für dich, Marie, ich hoffe, du schaffst das.